Müntefering selbst sagte, das Vorgehen zeige einmal mehr den Versuch, kritische Positionen zu unterdrücken. Außenminister Sigmar Gabriel nannte es richtig, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen hat. Genf. Im Mittelmeer hat sich erneut ein Bootsunglück ereignet, bei dem wahrscheinlich mehr als 140 Menschen ums Leben gekommen sind. Unter den möglichen Opfern seien auch Kinder und mehrere schwangere Frauen, teilte das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Nur ein Passagier sei von einem anderen Schiff gerettet worden. Seinen Angaben nach war das Boot von Libyen aus gestartet und nach wenigen Stunden im Wasser gesunken. Nürnberg. Die S-Bahn im Raum Nürnberg bekommt neue Züge. Einen entsprechenden Vertrag haben die Vertreter der Deutschen Bahn und des Herstellers Alstom unterschrieben. Die 27 Züge sollen ab Dezember kommenden Jahres zum Einsatz kommen. Sie bieten 230 Sitzplätze und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde. Zudem sind die Fahrgasträume videoüberwacht. München. Der Verein Zeltschule hat den ersten Preis beim Wettbewerb Gutes Beispiel 2017 von Bayern 2 gewonnen. Der Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks Wagner zeichnete das Projekt am Abend als beste Initiative für eine bessere Gesellschaft aus. Der Verein baut mit Unterstützung von Münchner Schülern, Eltern und Lehrern Zeltschulen für syrische Flüchtlingskinder im Libanon. Das Wetter in Bayern. In der Nacht im Norden zunehmend bewölkt, im Süden meist klar, 9 bis 2 Grad. Morgen erst vielerorts bewölkt, später von Süden her freundlicher bei 15 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten, viel Sonne und noch etwas wärmer. Es ist 20.03 Uhr. Bayern 2. Radiokrimi. Wir bringen nun das Hörspiel »Die Fabrik« von Martin Heindl. Der 1976 geborene Autor und Regisseur erzählt von einem seltsamen Gebäude, einer leerstehenden Fabrik, in die einige Freunde eindringen wollen. Aber ohne Türen und Fenster? Schwierig. Als sie endlich drin sind, haben sie keine Ahnung, wie sie das geschafft haben und erst recht keine Ahnung, wie sie da wieder rauskommen. Je länger sie im Innern des monströsen Klotzes herumirren, desto unklarer werden die Dinge. Reales und Irreales vermischt sich und niemand weiß, was wirklich in der Fabrik passiert. Ich glaube, dass ich lange, bevor ich die Fabrik das erste Mal gesehen... Was? Und selbst bevor ich das erste Mal von der Fabrik gehört habe, auf eine gewisse Art und Weise... längst in ihrem Innern gefangen war. Ja. Wir müssen einfach nur den Ausgang finden. Ich glaube nicht, dass es einen Ausgang gibt. Ich auch nicht. Natürlich gibt es einen Ausgang. Wir sind reingekommen, also kommen wir auch wieder raus. Wir sind im Innern. Aber ich glaube nicht, dass wir reingegangen sind. Oder kannst du dich an eine Tür erinnern? Keine Ahnung. Ja, logisch gibt's eine Tür. Barbie? Nein. Oder ein Fenster? Hört mal auf. Es gibt einen Eingang. Und vielleicht gibt es auch einen Weg nach draußen. Es gibt einen Weg nach draußen? Vielleicht gibt es einen draußen. Aber ich glaube nicht, dass die Fabrik uns dorthin bringen wird. Das sollte sie aber besser. Das geht nicht. Was? Die Fabrik hat sich vor langer Zeit ihrem Schicksal ergeben. Hä? Welchem Schicksal? Heimstatt zu sein für eine endlose Abfolge von schwindelerregenden Momenten. Wie bitte? Was? Was? Heimstatt? Wer hat sich ergeben? Die Fabrik. Drehst du jetzt auch durch? Die Fabrik kann sich nicht ergeben. Die Fabrik macht überhaupt nichts. Die ist einfach nur da und wir sind blöderweise drin. Nein, Barbie hat recht. Die Fabrik hat sich aufgegeben. Ich hab recht. Nein, eben nicht. Die Fabrik hat sich nicht aufgegeben. Die Fabrik kann sich nicht aufgeben und nicht ergeben. Die Fabrik kann gar nichts, weil die Fabrik nichts anderes ist als ein beschissener Irrgarten. Nicht immer Barbie zu ihr. Aber Barbie hat recht, Ken. Nenn mich nicht Ken. Siehst du, Ken, ich hab recht. Ich heiße nicht Ken. Doch, Ken. Ja, seid doch bescheuert. Ich hab das gespürt. Ich hab das gleich gespürt, Ken. Ach, hör auf mit dieser Ken-Scheiße. Ihr seid beide komplett drüber. Nein. Es gab da von Anfang an eine Atmosphäre großer Unordnung. nicht im gegenständlichen Bereich, sondern auf irgendeiner nicht tastbaren, sondern bloß fühlbaren, höheren Ebene. Schwachsinn! Das ist doch alles nur deine verschwurbelte Kunstscheiße! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Vier Stockwerke. Keine Fenster. Keine Türen. Die Fabrik. Von Martin Heindl. Martin Heindl. Musik. Hammer. Was wird das, wenn es fertig ist? Wurst. Sieht aus wie eine tote Ratte. Ist aber Wurst. Du darfst nicht nur nach dem Äußeren gehen. Du musst auch ein bisschen auf die inneren Werte schauen. Das hast du aber schön gesagt. Selber ausgedacht? Hab ich aus dem Glückskühl. Das ist mein Mädchen. Laber nicht und gib mir eine Wurst, Alter. Eine Wurst? Kommt sofort. Ihr seid wirklich das perfekte Paar. Ich weiß. Wie Ken und Barbie. Ken und Barbie? Du meinst Barbie und Ken. Vielleicht hast du da ausnahmsweise sogar recht. Natürlich habe ich recht. Sag mal, wird das heute noch was mit meiner Wurst, Ken? Moment. Nee, oder? Komm! Vorsicht! Hey! Was? Au! Boah, ist das geil! Sag mal, hast du sie noch alle? Voll Spack! Come on! Ich hab gesagt, ihr sollt die Einflugschneise freimachen. Kommt rein! Oh, meine Haare sind total ist nass. Ist doch Wurst! Nee, das ist nicht Wurst, Ken, das ist nass. Ach, kommt schon rein, das ist der Hammer! Ach, Barbie? Was denn? Deine Haare sind nass geworden, ja? Ja, Amöbe. Schön für dich, weil meine Haare sind nämlich das Einzige an mir, das trocken geblieben ist. Kommt schon, zickt nicht rum. Hey, wir zicken nicht rum, wir diskutieren. Dann diskutiert euch mal die Kleider runter und ab in den See. Boah, du willst doch nur die Amöbe nackt sehen. Was? Stimmt, du Sau. Ach, Quatsch. Erstens sind Amöben eigentlich eh immer nackt. Und zweitens ist mir das egal, weil Ken hat nämlich nur Augen für seine Barbie. Ah, süß, aber mir ist kalt, Ken. Hier drin ist wärmer als draußen. Kommt schon. Oder habt ihr Angst, dass euch der Seegeist beißt? Also jetzt wird er frech. Beziehungsweise niemand nennt mich eine feige Sau. Barbie, runter mit den Klamotten. Du zuerst. Ich? Ja, du, mach dich nackig. Oder hast du doch Angst? Ich Angst? Dann mal runter mit den Einzellern. Ich schau auch gar nicht hin. Ich war... Oh! Ken! Hilfe! Oh Gott! Ken! Was ist passiert, Ken? Also, tu doch was. Wir müssen ihm helfen, Ken. Ken! Nicht schlecht. Hast du den Autoschlüssel? Nee. Oh, ist in Kens Hosentasche. Komm, dann gehen wir schon mal vor. Krass. Das ist ja riesig. Wahnsinn. Aber das passt doch hier alles nie rein. Was passt wo nicht rein? Leucht mal darüber. Da? Ist doch genug Platz, ist ja alles leer. Ja, aber die Fabrik, die war doch von außen viel kleiner als das hier, oder? Also, ach was, das kommt dir nur so vor. War ja auch dunkel. Hey, aber wo ist eigentlich Ken? Keine Ahnung. War der nicht gerade noch hinter uns? Und wo sind die Maschinen? Welche Maschinen? Na, die Maschinen. In der Fabrik sind doch immer irgendwelche Maschinen. Das ist eine Jungsfrage. Ken? Ken? Ken! Hallo. Hallo? Hi. Alles klar? Ihr hättet wenigstens so tun können, als wenn ihr mich retten wolltet. Sorry, aber ich konnte vor lauter Aufregung nicht mehr klar denken, Ken. Schon okay, Barbie. Lasst ihr mich vielleicht mal rein? Zieh dir erstmal was an. Du Tropfen. Der Guide bringt dich ins Innere. Wie ein Gegenstand in einer Schublade, die in einen Schrank hineingeschoben wird. Eine Reise von einem Ort zu einem anderen. Ohne dass man sich tatsächlich bewegt. Aber du spürst die Reibung der einander durchdringenden und sich überlagernden Räume. keine Fenster und keine Türen gibt, wie kommt man dann da bitte rein? Keine Ahnung. Deswegen will ich ja hin, um das rauszufinden. Das ist ja das Spannende an der Fabrik. Ach, verstehe. Und woher weißt du das alles? Robin. Wood? Van Welsen, Freund von mir, Künstler, Fotograf. Ah, der Robin. Der ist aber ein bisschen jenseits, oder? Hat mir Bilder gezeigt. Makellose Mauern aus Beton. Auf allen vier Seiten? Ja, sah zumindest so aus. Und wieso sind die Fenster und Türen zugemauert? Da ist nichts zugemauert. Da war nie was. Wie keine Fenster, keine Türen? Wer baut denn sowas? Und wozu? Keine Ahnung. Warum fahren wir nicht hin und finden es raus? Gute Idee. Ja, klingt spannend. Also, los. Na, was? Jetzt? Klar, jetzt. Man muss immer alles gleich machen. Oh, mitten in der Nacht? Ja. Jesus, ist das finster. Wo ist denn diese scheiß Leuchtfunktion? Moment. Ja. Ah, da. Oh, und groß. Hallo? Wo ist denn dieser Guide auf einmal hin? Amöbe! Amöbe! Hey! Barbie? Barbie! Amöbe! Sehr witzig. Keiner da. Ich kann warten. Ach ja. Ja. Sei halt nicht gleich so gereizt. Ich bin nicht gereizt. Hört sich aber ein bisschen so an. Klappe jetzt. Wer ist nicht gereizt? Ich, du Arschloch. Wo sind die denn jetzt alle hin, verdammte Scheiße? Siehst du? Ich hatte gleich den Eindruck, dass Warten nicht gerade zu deinen Stärken gehört. Barbie? Barbie? Bist du das? Amöbe? Amöbe? Mann! Wo seid ihr, verdammt? Wie bist du hier reingekommen? Oh, bist du wahnsinnig? Oh Gott, willst du mich umringen? Mach das aus. Was? Das Licht, mach es aus. Wieso das denn? Es tut mir in den Augen weh. Ach so, sorry. Moment. So. Danke. Bitte. Jetzt sieht man halt nichts mehr. Du wirst dich daran gewöhnen. Wo kommst du her? Na, von draußen, von wo sonst? Von oben oder von unten? Keine Ahnung. Hast du Barbie und Amöbe gesehen? Barbie und Amöbe, gehören die zu den anderen? Anderen? Nein, also die heißen auch nicht echt so. Barbie, das ist meine Freundin und die heißt eigentlich anders. Aber Amöbe, die kennst du doch. Du bist doch Robin, der Freund von Amöbe, oder? Wenn du das sagst. Und? Hast du die irgendwo gesehen? Kann sein. Kann sein? Was heißt denn kann sein? Ich will, dass du verschwindest. Was willst du? Dass du verschwindest. Aber wohin denn? Moment, warte. Du, was ist denn hier? Leuchte. Hau ab! Ey, bleib hier. Warte mal. Bleib doch stehen. Geh dann zurück, wo du hergekommen bist. So, eine Treppe. Warte, wo willst du hin? Robin, oder wie immer du heißt. Bleib hier. Da vorne ist schon mal eine Tankstelle. Schon wieder? Da können wir ja mal nach dem Weg fragen. Scheiße! Au! Au! Hey, was soll das? Hast du sie noch alle? Das ist nicht irgendeine Tankstelle. Das ist die Tankstelle. Oh, das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Wir fahren im Kreis. Wie soll das denn gehen? Oh, nee. Wir fahren da lang, fahren immer geradeaus und dann kommen wir da hinten wieder raus? Was ist das hier? Eine beschissene Möbius-Schleife? Oh, frag halt mal deinen Künstlerfreund. Robin, habe ich schon versucht. Der ist irgendwie abgetaucht. Abgetaucht. Handy aus, nicht erreichbar. Macht er öfter. Oh, krasses Konzept. Ich habe schon Leute reingebracht. Aber es gibt keine Garantie. Die Fabrik entscheidet, wer reinkommt. Und wer nicht. Ich kann die Leute nur an einen Ort bringen, wo der Übergang möglich ist. Wenn man ganz still ist, kann man sie dort atmen hören. Psst! Was? Sei mal still. Und mach das Licht aus. Okay. Fabrik braucht lebendige Menschen als Futter. Dachte, ich hätte was gehört. Was? Ach, nix. Jetzt sag halt. Ich glaube, ich... Ja? Vergiss es. Kannst du dich noch dran erinnern, wie wir hier reingekommen sind? Nein, echt jetzt. Ach, das ist... Immer locker bleiben, Ladies. Sag mal, hast du sie noch alle? Dich so ranzuschleichen? Ich schleich doch gar nicht. War aber relativ laut. Und wieso hast du dein Licht nicht an? Keine Ahnung, das hatte ich gerade noch an. Es muss irgendwie ausgegangen sein. Eures ist doch auch aus. Wo hast du unseren Guide versteckt? Ich dachte, er wäre bei euch. Den Guide findet man nicht. Der Guide findet dich. Was, wenn er es nicht selber ausgemacht hat? Wer? Was selber ausgemacht? Na, was wohl? Sein Hirn, sein Handy natürlich. Was, wenn Robin irgendwas passiert ist? Du meinst in der Fabrik? Ach nee, bitte hört auf. Oder auf der Suche nach der Fabrik. Weißt du, was dir fehlt, Ken? Ach, kannst du bitte aufhören, mich Ken Eier, zu Ken. Nennen? Oh, hör auf, Amöbe. Ken hat keine Eier. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und was ist das Problem, dass sie jetzt plötzlich anfängt, rumzuschissen? Nein, das Problem ist Ken. Also, der Ken hat noch nicht mal einen Schwanz. Im Gegensatz zu meinem Ken. Süß. Ach, Barbie, du denkst wenigstens zweckgebunden. Naja, einer. Oder auch eine. Genau, oder auch eine. Egal. Irgendjemand muss schließlich vernünftig bleiben. Das klingt vernünftig. Wie bitte? Ob wir mal die anderen Stockwerke erkunden wollen? Ja, logisch. Rauf oder runter? Ich würde sagen, erstmal Keller auschecken. Keller? Echt jetzt? Klar, ich meine, eins runter oder vier rauf. Das, dann haben wir den schon mal hinter uns. Wer sagt, dass wir im Erdgeschoss sind? Good point. So ganz ohne Fenster schwierig. Außerdem, selbst wenn... Ihr wisst schon, dass im Keller immer das Gemetzel losgeht? Stimmt. Vielleicht ist es dann besser. Wir teilen uns auf. Ja, gute Idee. Dann sind wir auch viel effektiver. Genau. Ich gehe in den Keller. Ich gehe nach oben. Und ich warte hier. Perfekt. Wenn was ist, dann ruft ihr einfach und dann... Und dann werden wir einer nach dem anderen abgemetzelt. Ja. Hallo. Was kann ich für euch tun? Wir haben uns irgendwie verfahren... Wo wollt ihr denn hin? Immer noch zur Fabrik? Fabrik? Ihr meint die Arkor-Werke? Oh. Nein, wir meinen nicht die Arkor-Werke. Gut, da ist um diese Zeit... Sowieso niemand mehr, wissen wir. Ja, und noch dazu... An einem Samstag. Ihr seid merkwürdig. Wir sind merkwürdig? Hat noch irgendjemand außer mir das Gefühl, das schon mal erlebt zu haben? Nein. Ihr seid aus der Stadt, was? Da bist du ja. Bleib doch. Geh nicht weg. Komm zurück. Entschuldigung, aber wir sind anscheinend irgendwo falsch abgebogen. Falsch abgebogen? Hallo? Sie, hallo, Ken, Sie uns bitte, wir sind nicht falsch abgebogen. Anscheinend doch, wir sind ja wieder hier. Wir können gar nicht falsch abgebogen sein, weil wir überhaupt nicht abgebogen sind. Wir sind die ganze Zeit geradeaus gefahren. Ja, ist ja gut, ihr zwei, relax. Schaut euch mal den irren Tank-Opi an. Wieso? Ja, der hat sich irgendwie in seiner Zeitschleife aufgehängt. Hallo? Hallo, hallo, hallo, Sie. Was ist denn jetzt mit dem passiert? Der schläft mit offenen Augen. Hallo, Opa. Hallo, da bist du ja. Ich habe deine... Aber dann war sie da. Opa, du bist gemein. Hör auf, die Leute so zu ärgern. Aber das habe ich doch nicht absichtlich gemacht, Kleines. Ich habe nur nicht richtig aufgepasst. Ich musste... Ich habe an deine Schwester gedacht. Ich habe sie gesucht. Opa, du weißt, dass ich keine Schwester habe. Ja, ich weiß, aber... Dann hör auf, sie zu suchen. Du wirst dann immer so merkwürdig. Und irgendwann wird jemand die Polizei oder einen Arzt rufen. Aber ich spüre deine Schwester. Sie existiert. Du darfst sie nicht reden. Ich weiß, Kleines. Du musst auch auf mich aufpassen. Das werde ich. Ich verspreche es dir. Das habe ich auch schon deiner Mutter versprochen. Aber ich habe ihr auch versprochen, dass ich auf deine Schwester aufpasse. Opa, bitte. Wenn es eine Möglichkeit gibt, deine Schwester da rauszuholen, dann muss ich... Ich hab niemanden außer dir. Hier sieht's genauso aus wie unten. Stimmt. Vor allem genauso leer. Schon, aber schau mal. Hier. Diese Umrisse am Boden. Und da. Da auch. Sieht so aus, als hätte da mal was gestanden. Stimmt, ja. Irgendwas Riesiges, monumental Großes. Aber was? Naja, Maschinen halt. Was sonst in der Fabrik? Wer sagt, dass es eine Fabrik ist? Sieht ja wohl aus wie eine Fabrik, oder? Weiß nicht. Was sollte es denn sonst sein? Nix, natürlich ist das eine Fabrik. Sozialer Wohnungsbau sieht ja wohl anders aus. Außerdem baut kein normaler Mensch ein Haus mitten in den Wald. Es sei denn, dieser Mensch will etwas verbergen. Ja, zum Beispiel Lärm, Abgase und andere unangenehme Nebenwirkungen von Fabriken. Ja, kann ja auch sein, dass es eine Fabrik ist. Aber wir sind uns schon einig, dass es dann zumindest eine komische Fabrik ist. Na, ich gebe zu, das mit den Fenstern ist ein bisschen seltsam. Du meinst, dass es keine gibt? Es ist eine komische Fabrik. Macht Spaß, euch beim Denken zuzugucken. Das hat was Meditatives. Aber ihr habt eins vergessen. Und was, Prinzessin? Barbie, sag einfach Barbie zu mir. Was, Barbie? Was haben wir vergessen? Wer auch immer das Ding hier gebaut hat, hat leider auch keine Türen eingebaut. Natürlich gibt's hier Türen. Oder zumindest eine Tür. Oder einen Tunnel oder sonst was. Wir sind ja drin. Genau, wir wissen nur nicht mehr, wo sie ist, die Tür. Oder dieser Tunnel. Weil sich nämlich keiner von uns daran erinnern kann, wie wir hier reingekommen sind. Das war ja auch der Deal. Ja, schon, aber echt? Also, ich weiß gar nicht mehr so genau, ich... Ja, so fühlt sich das eben an, das mit dem Vergessen. Vielleicht sind wir wirklich schon immer hier drin und haben uns das da draußen alles nur eingebildet. Du meinst, unser ganzes Leben war ein Traum und wir sind gerade zum ersten Mal aufgewacht? Mhm. Das, meine lieben Damen, ist ein erkenntnistheoretisches Problem, das wir heute Abend leider nicht lösen werden. Vorsicht! Was? Wieso? Bist du wahnsinnig? Ah! Ich? Sag mal, spinnst du? Was brüllst du denn hier so hysterisch rum? Na da. Wo? Da. Was? Na, der Typ da, den haben wir doch jetzt voll überfahren. Typ? Barbie, da ist keiner. Aber gerade war er noch da. Sag mal, drehst du jetzt schon durch? Er kam von da drüben. Wir haben die Fabrik noch nicht mal gesehen und du drehst schon am Rad. Na, da aus dem Wald. Mensch, Barbie, was ist los mit dir? Ist gut jetzt, lass sie. Aber da ist noch nicht mal ein Wald, Ken. Können wir jetzt diese Barbie- und Ken-Scheiße auch mal lassen? Sind wir vielleicht ein klein wenig gereizt? Komm, lass es einfach. Es war, als ob er durch uns durchgelaufen ist, mitten durchs Auto. Das heißt, eigentlich sind wir durch ihn durch und er hat nicht mal gezuckt. Na, dafür haben wir ja gezuckt. Ich hab nicht gezuckt. Komm, fahr weiter, Ken. Gerne. Aber nenn mich bitte nicht Ken. Gerne. Aber hast du wohl... Was? Gezuckt. Du hast ganz klar gezuckt. Ach, hab ich nicht. Ihr könnt wieder aufhören, so zu tun, als wäre ich nicht verrückt. Warum sollten wir so etwas Grausames tun? Höflichkeit, Anstand, Angst. Aber du bist nicht verrückt. Ich weiß. Da ist er. Wo, Barbie? Wo? Komm gleich hinter der nächsten Kurve. Na, bitte hör auf mit dem Scheiß. Du hast mich vorhin echt genug erschreckt. Wobei, der Wald wäre schon mal da. Wald? Welcher Wald? Guck nach vorne, Ken. Wieso? Scheiße. Scheiße, ich hätte den Typen fast überfahren. Und der zuckt nicht mal mit der Wimper. Das ist er. Das ist er? Das ist er. Nee. Doch, der Typ, den ich gerade eben schon mal gesehen habe. Wie machst du das? Was bist du? Eine Hexe? Ein Prophet? In der Fabrik sehen alle Räume gleich aus. In jedem Stockwerk. Egal ob oben oder unten. Lange, hohe Räume. Rohrbeton. Eine Wendeltreppe führt nach oben und nach unten, wo sich ein weiterer, identischer Raum befindet. Und noch einer. Und noch einer. Noch einer. Und immer noch einer. Vielleicht gibt es auch nur diesen einen einzigen Raum. Wach auf! Was? Hey, du bist doch das Mädchen von der Tankstelle. Nein. Du siehst aber genauso aus. Natürlich bist du das. Nein, das in der Tankstelle ist meine Schwester. Wie bist du hier reingekommen? Ich bin schon die ganze Zeit hier. Komisch, hab dich gar nicht bemerkt. Weil du erwachsen bist. Aha. Ja, eigentlich können nur Kinder mich sehen. Und warum kann ich dich dann jetzt sehen? Manchmal, wenn ich mich anstrenge, kann ich ein bisschen zaubern. Bist du eine Hexe? Keine Ahnung. Vielleicht kannst du mich auch nur sehen, weil du in dir innen drin noch ein Kind bist. Danke. Und was machst du hier? Ich weck dich auf. Aber ich bin wach. Bist du dir da so sicher? Was willst du, kleines Mädchen? Nimm den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Er liegt vor dir. Wo denn? Da ist kein Schlüssel. Sag mal, willst du mich verscheißern? Wenn du aufwachst, wird der Schlüssel vor dir liegen. Weißt du was? Wenn es stimmt, dass ich schlafe, dann bist du ein echt anstrengender Traum. Ich glaube, du magst mich. Und was soll ich in einem Haus ohne Türen mit einem Schlüssel anfangen, du kleine Hexe? Aufwachen. Du sollst aufwachen. Ich verstehe nicht. Ich bin doch wach. Was mache ich bloß mit dir? Ihr versteht nichts, weil er das Ende von etwas erlebt, ohne den Anfang zu kennen. Opa, was machst du denn hier? Opa? Er ist noch so jung. Welcher Opa? Ich bin noch viel jünger. Mit wem redest du? Du bist anders. Du bist klein, aber ein großes Mädchen. Er ist groß, aber ein kleines Kind. Du hast recht. Ich hab recht. Nein, nicht du. Entschuldige, aber ich muss jetzt gehen. Du bist doch gerade erst gekommen. Die meisten Kinder glauben immer, sie betreten jede Geschichte am Anfang. Ja, tatsächlich sind die meisten Geschichten uralt. Und die Kinder kommen meistens erst am Ende. Ich weiß, Opa. Und du, Ken, denk an den Schlüssel. Schlüssel, Opa, aber... Warte mal einen Moment, Ken. Opa, du weißt, dass du mich eigentlich nicht hier besuchen sollst. Du klingst schon wie deine Schwester. Du bist wirklich eine Hexe. Ja, manchmal hat meine Schwester eben recht. Woher kennst du meinen Namen? Könntet ihr beide mal für einen Moment still Warte sein? Warte mal, wenn du wirklich die Schwester von dem Mädchen an der Tankstelle bist, dann Ruhe muss, jetzt. Denk einfach an den Schlüssel, ja? Moment mal, warte. Außerdem heiß ich, glaube ich, gar nicht Ken. Tschüss, Ken. Oh. Wow. Verschwunden. Die war doch gerade noch hier, oder? Hallo? Mach mal das Fenster runter. Was? Scheibe runter. Was ist los? Mann, Ken, was ist los mit dir? Du sollst das Fenster runter machen. Ja, mach halt selber runter. Der Vogel ist ja auf deiner Seite. Geht nicht, der Wagen ist aus, Ken. Nenn mich nicht Ken, Barbie. Schlüssel, Ken, dreh den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Den Zündschlüssel, hier ist zappenduster, gib uns Energie. Ach so, ja, sorry. Hi, entschuldige. Warum? Na, wir haben dich fast überfahren. Kein Problem, da war doch noch Platz. Dreimal. Wie bitte? Drei Passagen. Hä? Wollt ihr rein oder nicht? Wo rein? Na, in die Fabrik, deswegen seid ihr doch hier. Ach so, ja. Woher weißt du das? Ich bin Arashid, euer Guide. Also was ist? Wollt ihr rein oder nicht? Ja, natürlich wollen wir rein. Alle drei? Ja. Ja. Macht drei Passagen. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Fünf Stockwerk. Und es geht immer noch weiter. Oh, verdammt. Selbst wenn wir am Anfang im Keller angekommen sind, was wir ja leider nicht wissen, weil wir uns nicht erinnern können, dann müssten wir doch jetzt im vierten, also im obersten Stock sein. Aber das geht lustig weiter. Diese Treppe nimmt doch kein Ende. Es sei denn, es gibt mehr als ein Kellergeschoss. Stimmt, wenn wir im zweiten oder dritten Untergeschoss gelandet sind, dann... Sorry, aber mehr als zwei Untergeschosse, das gibt's doch nicht. Höchstens in einer Parkgarage. Oder in einer Fabrik. Okay, ihr wartet hier und ich laufe so lange hoch, bis ich ganz oben bin. Dann wissen wir, wo wir sind. Hatten wir nicht gerade vorhin gesagt, dass es eine Scheißidee ist, sich zu trennen? Ach was, hier ist doch eh nix. Ein leerer Raum nach dem anderen. Genau, und ich meine, wenn das Ding vier Stockwerke hoch ist, dann wird der Keller ja auch nicht mehr als vier Stockwerke tief sein. Das heißt, es wären insgesamt acht und dann hätten wir noch drei über uns. Da bin ich ja auch gleich wieder da. Meinst du wirklich? Versprochen. Hey, mach dir nicht ins Hemd, Barbie. Okay, Ken. Kommt. Euer Auto könnt ihr hier stehen lassen. Wieso? Fahren wir mit deinem Wagen? Wo ist die Karre? Steig ein, wir fahren dich hin. Ich hab kein Auto. Es gibt keinen Weg. Wir gehen durch den Wald. Zu Fuß. Viele Leute können sich nicht mehr daran erinnern. Aber da, in diesem Wald, wo jetzt die Fabrik steht, war vorher auch schon was. Und nicht einfach nur Bäume. Da stand schon immer was zwischen den Bäumen. Und als ich klein war, sind mein Bruder und ich öfter zu dem alten Schuppen im Wald gegangen. Das war natürlich wie alles andere, was auch nur annähernd richtigen Spaß versprochen hätte, verboten. Oder vielleicht hat es auch deswegen so viel Spaß gemacht. Witten, du traust dich wieder nicht? Du traust dich ja selbst nicht. Ich war schon mal drin. Ach ja, wann denn? Da warst du noch in Abrahams Wurstkessel. War ich gar nicht. Warst du doch. Es hieß, man dürfe nicht zu dem Schuppen im Wald. Da wäre ein böser alter Mann, der Kindern was antun würde. Aber gesehen hat ihn niemand. Niemand außer mir und meinem Bruder. Er war gar nicht alt. Er hatte einen Spazierstock, glänzend pomadiertes schwarzes Haar und einen sorgfältig gewichsten Schnurrbart. Ein stattlicher Mann in einem schimmernden schwarzen Anzug, der überhaupt nicht in den Wald zu passen schien. Er sagte, er sei ein Magier und dass er uns in dem Schuppen einen Zaubertrick zeigen würde. Aber wir dürften niemandem davon erzählen. Auch nicht unserer Frau Mutter? Natürlich. Gerade der nicht, du Dummkopf. Selber Dummkopf. Er drohte uns lächelnd mit einem Finger, der zu viele Glieder zu haben schien. Schon gruselig. Deswegen sind wir ja hier. Moment, hör mal. Da kommt er ja schon wieder. Das ging doch schneller als gedacht. Und wie weit ist es noch? Mach das Licht aus. Was? Licht aus. Mach das Licht aus. Robin! Mensch, Robin! Licht aus, habe ich gesagt! Was ist denn mit dir los, Robin? Nichts. Ruhe. Da oben ist jemand. Ja, das ist Ken. Der gehört zu uns. Hast du den nicht getroffen? Noch nicht, nein. Sorry, ich muss weiter. Was? Du kannst doch jetzt nicht gleich wieder abhauen. Robin, bleib doch mal hier, verdammt. Wir sehen uns unten. Und? Sag mal, spinnst du? In einem schwindelerregenden Moment der Sinnlosen und deswegen ungleich schrecklicheren Panik kamen mir die Wände plötzlich fleischartig und weich vor, als wären wir im Inneren eines riesigen Tieres unterwegs. Im Darmtrakt eines Ungeheuers. Ich hab Durst. Ich auch. Was meinst du, wie lange wir schon hier drin sind? Keine Ahnung. Schätze, draußen ist schon wieder hell. Es gibt kein Draußen. Scheiße, ist das dunkel? Wow. Ich seh nichts. Deine Hand. Hier lang, hier lang. Mach doch mal einer sein Licht an, mein Akku ist gleich alle. Folgt doch einfach meiner Stimme. Beeilt euch mal, weiter. Wieso? Die Fabrik, die läuft doch nicht weg, oder? Ja, aber wir dürfen den richtigen Moment nicht verpassen. Wusstest du, dass Schlafentzug total schnell zu Halluzinationen und Gedächtnislücken führen kann? Nee, du? Gereizt wird man davon auch. Glaube ich. Ich bin nicht gereizt. Ich bin nicht gereizt. Ich bin nicht gereizt. Wie, du hast den nicht getroffen? Da oben war keiner. Niemanden gesehen? Nein. Da sind nur endlos Treppen und immer wieder der immer gleiche leere Raum. Nichts gehört? Nein, verdammt. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Ich hätte nicht gleich so gereizt. Ja, sorry, aber wenn ich es doch sag. Du hast Robin nicht hier drin gesehen? Nein, aber... Was aber? Ganz ehrlich, Ich habe so ein Gefühl, als ob ich ihn gesehen hätte, aber nicht jetzt. Also das klingt total bescheuert, aber es kommt mir so vor, als wäre das noch nicht passiert. Als würde ich mich an die Zukunft erinnern. Da vorne wird's heller. Sind wir endlich raus aus diesem Scheißwald? Da ist sie. Die Fabrik. Eure Zukunft. Wow, Vollmond. Cool. Das sieht ja aus, als würde die irgendwie von innen raus glühen. Ich glaube, das kommt vom Mond. Und tatsächlich keine Fenster, keine Türen, nix. Wer baut sowas? Sowas wie die Fabrik baut man nicht. Das entsteht. Das wächst. Ja, so sieht's auch aus. Gewachsen, als wäre das so im Ganzen aus der Erde rausgewachsen. Hey. Oh, ich glaube, ich war zwischendurch kurz weg. Kurz weg? Fenster. Mir ist nicht gut. Was hast du? Weiß nicht so genau. Mach mal einer Licht. Akkus sind alle leer. Scheiße. Geht auch ohne. Mit der Zeit gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit. Außerdem habe ich das Gefühl, dass von den Wänden irgend so eine Art Strahlung ausgeht. In dem Schuppen war es merkwürdig hell. Obwohl er keine Fenster hatte. Wir waren hineingegangen, ohne dass ich mich daran erinnern konnte, den Entschluss dazu gefasst zu haben. Hä? Wie sind wir denn hier reingekommen? Dummkopf, das ist ja der Trick. Aber das war nicht der Trick. Der Trick kam noch. Und es war kein Trick, sondern echte Magie. Schau mal, was ist das denn für ein Stein da? Finger weg! Mensch, du hast mich voll erschreckt. Fass den nicht an. Warum denn nicht? Der sieht so komisch aus, wie geschmolzen. Er war schwarz und so groß wie ein kleiner Apfel. So einen Stein hatte ich noch nie gesehen. Der Magier nahm den Stein mit den Fingerspitzen und legte ihn behutsam in seine offene Handfläche, die er, wie um Wasser zu schöpfen, gekrümmt hatte. Dann pustete er ihn sanft an und der Stein begann sich zu drehen wie ein Kreisel und als wäre er so leicht wie eine Feder. Keine Angst, nur zu. Fass ihn an. Und dann war mein Bruder weg. Unwiderruflich verschwunden. Ein Trick ohne Auflösung. Weißt du, warum du mich Barbie nennen darfst? Weil ich deine beste Freundin bin. Bist du das? Natürlich bin ich das. Sorry, es ist nur so, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wer ich eigentlich bin. Willst du mich verarschen? Ich ist ein anderer und du bist Barbie. Ja, aber ich meine, mein Name, wie ich heiße doch nicht Barbie, oder? Es gibt keine Garantie. Die Fabrik entscheidet, wer reinkommt. Hört sich etwas vage an. Und jetzt? Warten wir? Oder müssen wir irgendwas machen? Ausdruckstanz, singen. Keine Angst, ihr müsst keinen Kreis bilden und euch an den Händen fassen. Setzt euch. Und hört mir zu. Wir müssen runter. Ich glaube, sie ist eingeschlafen. Ich sag dir eins, wir müssen nach unten. Wenn wir hier irgendwie raus wollen, müssen wir in den Keller. Da oben ist nichts. Oder du hast es nicht bis dahin geschafft, wo was ist. Okay, ich war nicht im obersten Stockwerk, falls es das überhaupt gibt. Aber wenn es einen Ort gibt, an dem man in diesen Kasten rein und wieder raus kann, dann muss der im Keller sein. Heißt, wir müssen nach unten. Das ist doch total logisch. Außerdem spüre ich, dass da was ist. Ein weiterer, fensterloser Raum. Ohne Treppe. Im diffusen Licht unzähliger, unsichtbarer Kerzen liegt ein gigantischer Gesteinsbrocken. Wie ein vom Himmel gefallener Meteorit liegt er da im Raum. Der Stein ist so groß, dass es eine ganze Weile dauert, ihn zu umrunden und zu sehen, dass er gar nicht in dem Raum liegt. Er liegt nirgendwo. Er schwebt, eine Hand breit, über dem Boden, in der Luft. Und beginnt sehr, sehr langsam sich zu drehen. Weißt du was? Wir schauen einfach in deinen Geldbeutel nach. Da ist ja dein Ausweis drin, oder? Ja, okay. Hier. Die Geschichte meines Lebens in 500ern? Wahnsinn. Wieso hast du lauter 500er? Und einen seltsamen Schlüssel. Ich war draußen. Glaube ich. Aber zuerst war ich in so einem wackeligen Schuppen. Durch die Ritzen zwischen den Brettern kam Licht rein. Dann bin ich durch eine Holztür nach draußen. Da war eine Graslandschaft. Eine weite Ebene mit großen Pfützen. Oder eher einem sehr langsam fließenden, flachen Gewässer, aus dem Gras und kleine schilfartige Pflanzen wuchsen. Eine Marschlandschaft. In einiger Entfernung ragten fremdartige Bäume aus dem Wasser. Ich wollte da irgendwo hin. Und deswegen musste ich um eine von diesen großen Pfützen rumgehen. Und als ich dann zurückgeschaut habe, war die Hütte, also der Schuppen, wahnsinnig weit weg. Und ich habe angefangen, schneller zu atmen. Ich wusste plötzlich, dass ich so schnell wie möglich wieder da rein muss, in diesen Schuppen, der jetzt so wahnsinnig weit weg war, ohne dass ich sagen könnte, warum. Ich habe geatmet und geatmet. Hatte dann aber das Gefühl, irgendwas ist hinter mir. Deswegen habe ich mich wieder zur Graslandschaft umgedreht, aber da war nichts. Außer dem Gras und dem Wasser und den merkwürdigen Bäumen. Und als ich mich wieder dem Schuppen zugewandt habe, war der nur noch ein kleiner brauner Fleck am Horizont. Und der Ort, an dem ich stand, beinahe von ansteigendem Wasser eingeschlossen. Ich hatte so eine grundlose, unfassbar sinnlose Angst, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich habe eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als hysterisch zu atmen, zu schauen und wieder zu atmen. Und irgendwann bin ich dann losgerannt. Und irgendwie habe ich es auch wieder nach drin, also in den Schuppen rein, geschafft. Aber wieso gibt es solche Orte? Die Fabrik, den alten Schuppen im Wald, die verlassene Mine. Orte, an die man nicht darf. Die Fabrik ist kein Ort. Die Fabrik ist eine Idee. Spinnst du? Ich bin total im Arsch und du sagst, alles im grünen Bereich. Reg dich doch nicht so auf. Ich meine nur, Türen gibt's hier ja keine. Also hast du ja quasi keinen Stress. Doch, das tut weh, so blöd bist du. Allerdings hat Barbie gerade einen merkwürdigen Schlüssel in ihrem Geldbeutel gefunden. Einen merkwürdigen Schlüssel? Ja. Inwiefern merkwürdig? Sieht ganz so aus, als wäre es Beton oder sowas ähnlichem. Es gibt keine Schlüssel aus Beton. Deswegen ist er ja merkwürdig. Ich hab Durst. Ja, aber wie soll das denn funktionieren, wenn es keine Fenster und keine Türen und keinen Eingang gibt? Ihr müsst mir das nicht glauben. Und ihr müsst es auch nicht verstehen. Ich verstehe es ja selber nicht. Aber ich weiß, dass es möglich ist. Die Fabrik ist durchlässig. Und es ist meine Aufgabe, Leuten die Passage zu ermöglichen. Und wie machst du das? Hast du einen Schlüssel für die Tiefgarage? Ich bringe euch zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Und wann ist die richtige Zeit? Die richtige Zeit ist jetzt. Scheiße. Seht euch den Mond an. Hey, ihr habt recht. Da schimmert wirklich was an den Wänden. Oder innen drin. Sag ich ja. Und es wird immer heller, je weiter wir runtergehen. Das heißt, wir nähern uns dem Herz. Herz? Eine Fabrik hat kein Herz. Du meinst wohl eher den Maschinenraum. Ich glaube schon lange nicht mehr, dass das hier die Art Fabrik ist, in der Maschinen sind oder irgendwann mal waren. Und wo kommen dann die Geräusche her? Wenn man lange genug nichts hört, dann bildet man sich eben ein, was zu hören. Tinnitus. So ähnlich. Nein, das ist die Fabrik. Die Fabrik ist die Maschine. Außerdem ist das gar kein Beton mehr. Die Wände, das ist irgendwie alles weich und Nachgiebig, so wie der Boden von einer Turnhalle oder so. Oder von einer Gummizelle. Schaut mal. Da ist was an der Wand oder in der Wand. Das, was leuchtet, das ist, glaube ich, eine Schrift. Das ist ein Pilz. Ein phosphoreszierender Pilz. Meinetwegen ein Pilz, aber ein Pilz, der Gedichte schreibt. Ein gläserner Würfel. Ein Kubus. Im Innern ein Stein, der sich dreht wie ein Asteroid auf seinem Flug durchs All. Schwerelos. Dahingleitend. Als wäre dieser Kubus um ihn herum errichtet worden und würde mit ihm durch die Dunkelheit zwischen den Sternen rasen. Psst! Schaut mal, da unten. Wer ist das? Das ist Robin. Euer eingebildeter Freund? Unser verrückter Freund. Was macht der da? Ich glaube, der liest. Der liest diese Schrift, die ich gesehen habe. Mit seiner Zunge, oder was? Ich gilt. Wieso leckt der die Wand ab? Die Fabrik ist ein Kind. Ein Kind, das spielt. Und besonders gern spielt es Mutter. Und eine Mutter kümmert sich um ihre Kinder. Was wird das? Was ist mit dem Mond los? Gerade war doch noch Vollmond. Ist das eine Mondfinsternis? Das wird eine totale Kernschattenfinsternis. Steht auf. Aha, und was ist mit der Fabrik? Die steht auf. Und fasst sie an. Oh, die glüht ja richtig. Was ist das für ein Licht? Das ist der Moment, auf den ihr euer Leben lang gewartet habt. Schon wieder? Der Moment, in dem die Erinnerung zurückkam, war das Größte. Das pulsierende Licht aus dem Inneren. Ja, Mutter. Ich höre dich. Hä? Was wird das? Gabi! Ich komme schon! Mit wem redest du? Die Stimme, die mich rief. Gabi! Fass sie nicht an! Die Berührung. Ja. Zu dir. Die keine war. Und der Übergang in die Geborgenheit. Mehr als wir. Ich hab Durst. So wie der an den Wänden rumnuckelt, wie ein Baby an der Brust. Aber was, wenn an oder in den Wänden Wasser ist? Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso der überhaupt noch lebt? Stimmt, der muss doch schon ewig hier drin sein. Ich hab auch Durst. Was wollt ihr? Hi, Robin. Wir wollen mit dir reden. Ich wollte das nicht. Ihr könnt ihn haben. Wir wollen nichts haben. Wir wollen einfach nur wieder raus. Es tut mir leid. Ist ja gut. Es ist euer Raum. Ich hab's gelesen, aber ich... Beruhige dich. Bleib hier. Ich hatte Hunger und es sind nicht alle Räume gleich, also eigentlich schon, aber die Räume grenzen ja alle an andere Welten an und deswegen sind sie unterschiedlich, versteht ihr? Ja, logisch. Oder? Das ist doch ganz normal. Du hattest eben Hunger und Durst. Genau, genau. Und die Schrift an den Wänden, diese Zeichen, Wörter, Geschichten, das kann man alles essen. Das ist wie eine Nährlösung, versteht ihr? Und das hier in diesem Raum, das ist eure Geschichte. Und unsere Geschichte und deine Geschichte, die sind doch mehr oder weniger gleich, oder? Robin, hier. Bleib doch endlich mal hier. Meine Geschichte kommt in eurer Geschichte vor und eure Geschichten kommen in meiner Geschichte vor. Aber wir tragen alle unsere eigene Welt voller Geschichten auf dem Rücken. Und in den Rissen zwischen den Welten, da existiert die Fabrik. Sprach's und verschwand. Scheiße. Der hilft uns eh nix. Der ist doch komplett hinüber. Selbst wenn der wüsste, wo der Ausgang ist, hätte er es in 3 Minuten wieder vergessen. Aber guck mal. An den Wänden ist wirklich was. Was denn? Na, dieses phosphoreszierende Zeug, dieser Pilz oder Schwamm oder was auch immer das ist, das wabert so. Nee, das bewegt sich. Krass, das bewegt sich tatsächlich und... Das sind Buchstaben. Ja, und die verändern sich. Das ist wie ein organischer Live-Ticker. Aber wo ist der Anfang? Sieht so aus, als wäre gerade jemand dabei, unsere Geschichte umzuschreiben. Ich hoffe mal auf ein Happy End. Hier steht, er liegt vor dir. Wer liegt wo? Das ist doch kein Anfang. Aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was genau, Ken? Na, das mit dem Schlüssel. Da steht nichts mit Schlüssel. Da steht nur, er liegt vor dir. Aber hier, hier steht's. Nimm den Schlüssel. Ja, dann nehmt doch endlich diesen blöden Scheißschlüssel, den ihr gefunden habt. Barbie, wo ist der Schlüssel? Und nennen Sie doch nicht ständig Barbie. Wieso nicht? Dich nenne ich doch auch Ken. Na, ich heiß ja auch Ken, verdammt. Also der Schlüssel, den ich hatte, den hatte ich hier in der Tasche, aber da ist kein Schlüssel mehr. Ja, ach, du verarschst mich. Nein, da ist was anderes in meiner Tasche. Und was? Ein Stein. Sieht aus wie ein Miniaturmeteorit. Die Fabrik war hier, lange bevor die Urahnen unserer Vorfahren die Ozeane verlassen hatten. Lange bevor es überhaupt Leben auf diesem Planeten gab. Nach unserem Maßstab ist sie uralt. Aber da, wo sie herkommt, sind unsere Äonen nichts als ein flüchtiger, verträumter Spätsommernachmittag, der nie zu Ende geht. Ich glaube, ich habe den Anfang gefunden. Hier. Vier Stockwerke. Keine Fenster. Keine Türen. Die Fabrik. Von Martin Heindel. Mit Sandra Kuba als Amöbe. Ja, Janina Stopper. Und Marek Harloff. Als Barbie. Und Ken. Ich wusste, dass ich nicht in Wirklichkeit so heiße. Und da kommt mehr. Andreas, ja. Tobias als Robin. Ja, der ist auch anders. Oh, die Buchstaben. Das ist ja wie eine... Ja, die kann man essen. Und drin. Eine Buchstabensuppe. Ui, so mal probieren. Da kommt mehr. In weiteren Rollen... Jens Harzer. Jaro Kaulmann. Jordi Summen. Wolf Dietrich Sprenger. Und Eldred Fettweiß. Lucy Kramann. Technische Realisation. Das sind die Architekten. Ja. Silke Wiebelitz und Sebastian. Wohl. Oh. Ah, da. Sven. Lars Zastrow. Regie. Heindel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016. Was haben wir denn noch? Weiß ich nicht. Was willst du denn mit deinem Messer? Nix will ich mit meinem Messer. Und was nützt du dein Holz? Ach, gar nix. Natürlich, ich sehe doch, dass du Buchstaben schnitzt. Ich bin doch nicht blöd. Außerdem kann ich lesen. Na dann lies halt, du Schlaumeier. Na gut. Mein kleiner Bruder ist doof. Haha. Mein Bruder ist doof. Und du bist ein Arschloch, dass du es bloß weißt. Gib mir das Messer. Gib her, hopp. Hol's dir doch. Jetzt gib her, oder ich... Au. Jetzt habe ich mich wegen dir geschnitten. Selber schuld. Jetzt gib schon her, du Arsch. Da hast du's, Nervensäge. Und jetzt? Was willst du jetzt machen? Meiner auch dazu schreiben? Ich hab keinen kleinen Bruder mehr. Sehr witzig. Nein, das steht da. Guck doch. Das gibt's ja gar nicht. Natürlich gibt's das, wenn's da steht. Oder kannst du nicht lesen? Wahnsinn. Guck mal. Das geht weiter. Das Holz bewegt sich. Und verschiebt die Kerben. Da verändern sich die Buchstaben. Aus einem I wird ein E. Ein E und ein R. Guck mal, da kommt noch mehr. Er hatte keinen kleinen Bruder mehr. Er war verschwunden, unwiderruflich verschwunden. Und bald konnte sich nahezu niemand mehr daran erinnern, dass er einmal einen kleinen Bruder gehabt hatte. Am kommenden Mittwoch steht mit Agatha Christies Zeugin der Anklage ein Krimi-Klassiker auf unserem Programm. Durch den Film von Billy Wilder mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle wurde Christies Krimi weltberühmt. Erzählt wird von dem Mord an einer wohlhabenden älteren Frau. Als Verdächtigter steht ihr Erbe vor Gericht.